Abschnitt 8 aus Nicholas Nickleby, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 59. Kapitel. Die sauberen Pläne drohen zu misslingen und Zweifel und Gefahren beunruhigen den Ränkeschmied. Ralph saß allein in dem Zimmer, in welchem er zu speisen und die Abende zuzubringen pflegte, wenn ihn kein gewinnverheißendes Geschäft aus dem Hause rief. Vor ihm stand ein unangerührtes Frühstück, er hatte die Uhr auf den Tisch gelegt, beachtete ihren warnend forteilenden Zeiger jedoch nicht und heftete die Blicke in düsterem Nachsinnen auf den Boden. Er war offenbar unwohl und in Unruhe. Seine Wangen waren blass, seine Augen matt und hohl. Er hob sie zuletzt plötzlich empor und blickte wie jemand, der aus dem Schlafe aufgeschreckt wird und sich nicht sogleich besinnen kann, wo er sich befindet, verstört umher. »Was ist dies?« sagte er, »das mich niederdrückt und das ich nicht abzuschütteln vermag. Ich habe mich nie verweichlicht und müsste nicht krank sein. Ich bin niemals untätig oder verstimmt gewesen, aber was kann man tun ohne Ruhe?« Er presste die Hand auf die Stirn. »Eine Nacht nach der anderen kommt und geht hin, und ich habe keine Ruhe, die mir auch im Schlafe durch beständige Träume gestört wird, in welchen ich dieselben verabscheuten Gesichter derselben verabscheuten Menschen sehe, die sich in all mein Reden und Tun einmischen und stets so, dass ich der unterliegende Teil bin. Im Wachen verfolgt mich überall dieser finstere Schatten von ich weiß nicht was, und das ist eben das Schlimmste daran. Ich muss Ruhe haben. Hätte ich nur eine einzige Nacht ungestörte Rast, so würde ich wieder ein Mann sein.« Er blickte auf die Uhr. »Das ist ja sonderbar. Mittag und Nox nicht hier? Er hat sich ohne Zweifel irgendwo angetrunken. Ich gäbe sogar nach diesem schauderhaften Verluste einiges Geld darum, wenn er in einem Wirtshaus streite, jemand erschlagen, einen Einbruch, einen Taschendiebstahl oder sonst etwas verübt hätte, was ihm Tod oder Verbannung brächte und mich von ihm befreite. Noch besser wäre es, wenn ich imstande wäre, ihn in Versuchung zu führen, mich zu bestehlen, damit ich ihn selbst den Gerichten überliefern könnte. Denn ich schwöre darauf, er ist ein Verräter, auf die eine oder andere Weise. Mein Verdacht ist sicher begründet.« Er wartete noch eine halbe Stunde und schickte darauf seine Haushälterin nach Newmans Wohnung, sich nach dem Säumigen zu erkundigen. Sie kam mit der Nachricht wieder, dass er die ganze Nacht nicht zu Hause gewesen wäre und dass niemand etwas von ihm wüsste. »Es ist aber ein Herr unten«, fügte sie hinzu, »der vor der Tür stand, als ich zurückkehrte. Er sagt...« »Was sagt er? Sagte ich Ihnen nicht, dass ich niemand sehen wollte?« »Er sagt, dass er ein ganz besonderes Geschäft hätte, das keinen Aufschub litte, und ich glaube, er käme vielleicht wegen...« »Nun, wegen? Ins Teufels Namen, weswegen? Es scheint, Sie spionieren auch darauf, was die Leute bei mir zu tun haben.« »Herrgott, nein, Sir. Ich sah, dass Sie unruhig waren und dachte, der Herr käme wegen Mr. Nox.« »Sah, dass ich unruhig war«, murmelte Ralph, »alle belauern mich jetzt. Wo ist der Mensch? Ich will doch hoffen, dass Sie gesagt haben, ich wäre noch nicht im Büro.« Die Haushälterin erwiderte, der Herr wartete im kleinen Geschäftszimmer. Sie hätte gesagt, ihr Herr wäre beschäftigt, sie wolle ihn indes anmelden. »Gut«, sagte Ralph, »ich will ihn sehen. Gehen Sie in Ihre Küche und bleiben Sie darin. Haben Sie gehört?« Ralph sammelte sich und nahm so gut er konnte sein gewöhnliches Wesen an, ging hinunter, zögerte vor Newmans Zimmer ein paar Augenblicke, trat ein und erblickte Mr. Charles Wohlgemut. Von allen Menschen war Mr. Wohlgemut der Letzte, den er zu irgendeiner Zeit zu sehen gewünscht haben würde. Jetzt aber, da er nur den Beschützer seines Neffen in ihm erblickte, hätte er ohne Frage weit lieber ein Gespenst geschaut. Eine wohltätige Wirkung hatte der Anblick indes auf ihn. Er weckte seine ganze schlummernde Geisteskraft, entzündete in seiner Brust alle die Leidenschaften zu hellem Brande, die in derselben seit vielen Jahren einen förderlichen Wohnsitz gefunden, rief alles auf, was von Ingrimm, Hass und Bosheit in ihm war, gab seinem Munde das höhnische Lächeln, seinen Augen den finsteren Zornblick, machte ihn in seiner ganzen äußeren Erscheinung zu demselben Ralph Nickleby wieder, dessen zu gedenken so viele nur zu viel Grund hatten. »Dies ist eine unerwartete Gunst«, sagte er, an der Tür stehen bleibend. »Und eine unwillkommene, ich weiß es«, entgegnete Bruder Charles. »Man nennt sie die Wahrheit selbst, Sir«, fuhr Ralph mit höhnischem Lächeln fort. »Sie reden jetzt in jedem Falle die Wahrheit, und ich werde Ihnen nicht widersprechen.« »Die fragliche Gunst ist zum wenigsten ebenso unwillkommen als unerwartet. Ich vermag kaum mehr zu sagen.« »Offen, Sir?« »Offen, Sir. Ich wünschte, dass Ihr Besuch kurz sei und da ende, wo er beginnt. Ich vermute, von welchem Gegenstand Sie reden wollen, und will nichts davon hören. Ich glaube, Sie lieben Offenheit. Da haben Sie sie.« »Hier ist die Tür, wie Sie sehen. Unsere Wege laufen nach sehr verschiedenen Richtungen. Gehen Sie den Ihrigen und haben Sie die Güte, mich ruhig den Meinigen gehen zu lassen.« »Ruhig«, wiederholte Bruder Charles mild und ihn mehr mitleidig als vorwurfsvoll anblickend. »Ruhig, denken Sie, Ihren Weg zu gehen?« »Ich setze voraus, Sir, dass Sie nicht wieder meinen Willen in meinem Hause zu verweilen gedenken, zumal Sie nicht hoffen dürfen, Eindruck auf einen Mann zu machen, der allem, was Sie sagen können, sein Ohr verschließt und unwiderruflich gewillt ist, Sie nicht anzuhören.« »Mr. Nickleby«, erwiderte Bruder Charles nicht weniger mild, doch zugleich fest, »ich bin gegen meinen Willen, ganz und gar gegen meinen Willen und im höchsten Grade ungern hier. Ich war noch niemals in Ihrem Hause, fühle mich, um es Ihnen gerade herauszusagen, keineswegs heimisch oder bequem darin und wünsche nicht, dass ich jemals wieder hineingeführt werde. Sie ahnen in der Tat nicht, weshalb ich mit Ihnen reden will. Sie würden sich sonst wahrlich ganz anders benehmen.« Ralph blickte ihn scharf an, doch das helle Auge und offene Antlitz des biederen alten Kaufmanns behielt denselben Ausdruck. »Soll ich fortfahren?« fragte Mr. Wohlgemut, seinen Blick ruhig aushaltend. »Ganz nach Ihrem Belieben«, erwiderte Ralph. »Da sind Wände, ein Schreibtisch und zwei Stühle, welche Sie anreden können. Höchst aufmerksame Zuhörer, von welchen Sie keine Unterbrechung zu befürchten haben. Ich bitte, fahren Sie fort. Betrachten Sie mein Haus als das Ihrige. Wenn ich von meinem Spaziergange zurückkehre, haben Sie vielleicht gesagt, was Sie sagen wollen, und überlassen es mir wieder.« Mit diesen Worten ging er hinaus und griff auf der Hausflur zu seinem Hute. Der alte Herr folgte ihm und wollte reden, allein Ralph kam ihm ungeduldig zuvor. »Kein Wort mehr. Ich sage Ihnen, Sir, nicht ein einziges Wort. So tugendhaft Sie sind, sind Sie noch kein Engel, um in der Menschenwohnungen zu erscheinen, ob es denselben genehm ist oder nicht, und unwilligen Ohren zu predigen. Da sind die Wände, halten Sie sich an die.« »Der Himmel weiß es, dass ich kein Engel bin«, sagte Bruder Charles kopfschüttelnd, »sondern ein dem Irrtum unterworfener, unvollkommener Mensch. Nichtsdestoweniger haben alle Menschen eines mit den Engeln gemein, wenn sie wollen. Sie können Barmherzigkeit üben. Und ich bin deshalb hier. Ich bitte, gönnen Sie mir's, dass ich es tue.« »Ich erweise keine Barmherzigkeit und fordere keine«, erwiderte Ralph mit einem triumphierenden Lächeln. »Sir, suchen Sie bei mir keine Barmherzigkeit gegen den Wicht, der Ihre kindische Leichtgläubigkeit getäuscht hat, sondern lassen Sie ihn das Schlimmste erwarten, das ich vermag.« »Er Barmherzigkeit von Ihnen fordern«, rief der alte Kaufmann mit Wärme aus. »Fordern Sie sie von ihm, erflehen Sie sie von ihm. Wenn Sie mich jetzt nicht hören wollen, wo Sie können, so hören Sie mich, wenn Sie müssen. Oder erraten Sie, was ich sagen wollte, und nehmen Sie Maßregeln zu verhindern, dass wir uns abermals einander gegenüberstehen. Ihr Neffe ist ein herrlicher junger Mann, Sir, ein trefflicher, edelherziger junger Mann. Was Sie sind, Mr. Nickleby, will ich nicht sagen, was Sie aber getan haben, weiß ich. Wenn Sie das Geschäft verfolgen, mit welchem Sie sich neuerdings abgegeben haben, Sir, und seine Fortsetzung schwierig finden, so kommen Sie zu mir, meinem Bruder Red und Tim Linkinwater, Sir, und Sie werden Licht von uns erhalten. Doch kommen Sie bald, es ist sonst zu spät, und was Sie hören müssen, möchte Ihnen mit weniger Glimpf mitgeteilt werden. Und vergessen Sie ja nicht, Sir, dass ich heute Morgen aus Erbarmen zu Ihnen gekommen und noch immer bereit bin, in demselben Geiste mit Ihnen zu reden.« Bei diesen Worten, die er mit großem Nachdrucke und in lebhafter Bewegung sprach, setzte Bruder Charles seinen breiträndigen Hut auf und ging an Ralph vorüber aus dem Hause hinaus. Ralph schaute ihm, sprach und regungslos nach, schien fast betäubt zu sein und brach endlich in ein verächtliches Gelächter aus. »Dies ist so toll«, sagte er, »dass es für einen der Träume gelten könnte, welche mir in der letzten Zeit die Ruhe geraubt haben. Aus Erbarmen gegen mich! Pah, der alte Einfallspinsel ist verrückt geworden!« Trotzdem allen war es indes offenbar, dass Ralph umso unruhiger wurde, je länger er nachsann und dass sich eine unbestimmte Bangigkeit seiner bemächtigte, welche immer mehr zunahm, je länger Newman Nux ausblieb. Die Warnung seines Neffen tönte ihm fortwährend in den Ohren, bis er spät am Nachmittage das Haus verließ und sich, kaum wissend warum, nach Snorleys Wohnung begab. Snorleys Frau öffnete ihm die Tür und erwiderte auf seine Frage, ob ihr Mann zu Hause wäre, sehr kurz. Er wäre ausgegangen und würde auch binnen einer sehr langen Zeit nicht zurückkehren. »Wissen Sie, wer ich bin?« fragte Ralph. »Ich kenne Sie sehr gut, vielleicht zu gut, und es tut mir leid, sagen zu müssen, vielleicht er auch.« »Sagen Sie ihm, dass ich ihn von gegenüber hinter dem Fenstervorhange gesehen und dass ich über Geschäfte mit ihm zu reden hätte«, sagte Ralph sarkastisch. »Hören Sie?« »Ich höre«, versetzte Mrs. Norley, ohne jedoch Ralphs Aufforderung zu beachten. »Ich wusste, dass das Frauenzimmer eine psalmsingende und in Bibelsprüchen faselnde Heuchlerin ist, aber nicht, dass sie tränke«, sagte Ralph und wollte an ihr vorübergehen. »Halt«, rief Mr. Snorleys bessere Hälfte, ihre kräftige Person ihm in den Wegen stellend. »Sie kommen nicht in das Haus. Sie haben schon oft und mehr als genug mit ihm von Geschäften gesprochen. Ich habe es ihm oft gesagt, was daraus herkommen würde, wenn er sich mit Ihnen einließe und Ihre Anschläge ausführte. Erinnern Sie sich, Sie waren es oder der Schulmeister, einer von Ihnen oder Sie beide, der den falschen Brief aufsetzen ließ. Er hat es nicht getan, also bürden Sie ihm auch die Schuld nicht auf.« »Halt deinen Mund, du Jezabel«, sagte Ralph erschrocken umherblickend. »Ich weiß selbst, wann ich den Mund zu halten und wann ich ihn aufzutun habe, Mr. Nickleby«, entgegnete die Dame. »Sehen Sie nur zu, dass andere Leute wissen, wann es Zeit für sie ist, den ihrigen zu halten.« »Sie Tollhäuslerin«, sagte Ralph wütend, »wenn Ihr Mann Dummkopf genug gewesen ist, Ihnen seine Geheimnisse anzuvertrauen, so schwatzen Sie sie nicht aus, Sie Höllendrache!« vielleicht nicht so sehr seine als anderer Leute Geheimnisse, erwiderte Mrs. Snorley, nicht so sehr seine als ihre Geheimnisse. Ich verbitt's mir, dass sie mich so bissig anblicken. Es kommt wohl noch eine Zeit, wo sie Ursache haben, bissig auszusehen. Ich rat's ihnen, damit zu Hause zu bleiben.« »Wollen Sie«, sagte Ralph, seinen Zorn so gut unterdrückend, als er konnte, und sie fest beim Arme fassend, »wollen Sie zu Ihrem Mann gehen und ihm sagen, ich wüsste, dass er zu Hause wäre und müsste ihn sehen? Wollen Sie mir sagen, was Ihr und sein Benehmen bedeuten soll oder nicht?« »Nein«, rief sie sich losreißend, »weder das eine noch das andere.« »Gedenken Sie mir, Trotz zu bieten?« »Ja.« Ralph hob den Arm empor, als ob er im Begriff wäre, sie zu schlagen, ließ ihn jedoch wieder sinken, nickte mit dem Kopfe, murmelte, dass er es ihr nicht vergessen würde, und ging davon. Er begab sich geradeswegs nach dem Gasthause, in welchem Mr. Squeers einzukehren pflegte, und erkundigte sich, ob derselbe seit kurzem dort gewesen wäre. Er tat dies, weil er eine unbestimmte Hoffnung hatte, dass Squeers vielleicht von seiner Sendung zurückgekehrt und imstande wäre, ihm zu sagen, dass alles gut stände. Allein Squeers war seit 10 Tagen nicht dort gewesen, und man konnte von ihm nur sagen, dass er sein Gepäck und seine Rechnung dagelassen habe. Beunruhigt durch tausenderlei Befürchtungen und Vermutungen und getrieben von lebhafter Begier zu erforschen, ob Squeers auf irgendeine Weise Snorley in Verdacht oder Teil an dem veränderten Benehmen desselben hätte, beschloss Ralph, das Äußerste zu wagen und ihn in Lambeth aufzusuchen. Aufschub war ihm bei seinem Gemütszustande unerträglich, er begab sich daher sogleich nach dem Hause, in welchem Squeers sich aufhielt, schlich, da er das Zimmer sich hatte beschreiben lassen, sogleich hinauf und klopfte erst leise, dann lauter an die Tür. Es rief jedoch niemand herein, er glaubte, Squeers wäre ausgegangen und dürfte bald zurückkehren, und setzte sich auf einen gebrechlichen Stuhl, um zu warten. Squeers kam indes nicht, er fühlte sich immer einsamer und unbehaglicher, ging endlich wieder hinunter und fragte einen der Hausbewohner, ob man von dem und dem, Squeers war unter einem angenommenen Namen eingezogen, nichts wisse. Der Angeredete wies ihn an einen anderen und dieser wieder an einen dritten, der ihm sagte, der Mieter im oberen Stockwerke wäre den Abend vorher in großer Eile mit 2 Männern ausgegangen, welche bald darauf zurückgekehrt wären, um die dasselbe Stockwerk bewohnende alte Frau abzuholen. Weiter konnte Ralph nichts in Erfahrung bringen, was er aber hörte, brachte ihn auf den Gedanken, Grete Sliderskew wäre vielleicht wegen ihres Diebstahls eingezogen und Squeers wegen Verdachts der Teilnahme, weil er sich etwa bei ihr befunden, zugleich mit ihr verhaftet. Wenn dem so war, so musste Gride darum wissen, zu welchem er jetzt in der größten Bestürzung eilte, indem er ernstlich zu fürchten anfing, dass Pläne zu seinem Verderben im Werke wären. Als er vor Grides Hause anlangte, waren die Fenstervorhänge dicht zugezogen, das ganze Haus stand traurig, stumm und verödet da. Er klopfte immer heftiger, allein es erschien niemand. Er schrieb mit Bleistift ein paar Worte auf eine Karte, schob die letztere unter der Tür durch und entfernte sich, als ein Geräusch sein Ohr traf, als ob oben ein Fenster geöffnet würde. Er blickte hinauf und sah Gride vorsichtig aus dem Dachstübchen herunterlugen, doch schnell den Kopf wieder zurückziehen. Ralph rief ihm zu, dass er herunterkommen möchte, musste jedoch sein Rufen mehrere Male wiederholen, ehe Gride wieder ebenso vorsichtig das Fenster öffnete und herunterschaute. »Psst, gehen Sie fort, gehen Sie fort! Kommen Sie herunter!« »Gehen Sie, oh, gehen Sie«, quäkte Gride, mit der lebhaftesten Ungeduld den Kopf schüttelnd. »Rufen Sie mich nicht an, klopfen Sie nicht, ziehen Sie keine Aufmerksamkeit auf das Haus, sondern gehen Sie.« »So wahr ich lebe, ich werde klopfen, bis die ganze Nachbarschaft laut ist, wenn Sie mir nicht sagen, was dieses Versteckenspielen bedeuten soll, Sie wimmernder Köter.« »Ich kann nicht hören, was Sie sagen. Sprechen Sie nicht mit mir. Es ist gefährlich. Gehen Sie, so gehen Sie doch.« »Ich sage, kommen Sie herunter. Wollen Sie herunterkommen, in Teufelsnamen oder nicht?« »Nein, nein, nein«, brummte Gride, zog den Kopf zurück und verschloss das Fenster so vorsichtig, als er es geöffnet hatte. »Was bedeutet dies«, sagte Ralph, »dass alle von mir abfallen und mich wie die Pest vermeiden? Menschen, die mir den Staub von den Füßen leckten, geht mein Tag wirklich zu Ende und bricht die Nacht in Wahrheit an? Ich will wissen, wie es ist, will es wissen um jeden Preis. Ich fühle mehr Festigkeit in mir als seit vielen Tagen, bin wieder Ralph Nickleby.« Er erwog einen Augenblick, ob er nicht gegen die Tür donnern sollte, bis Gride die Furcht antriebe, sie zu öffnen, stand indessen davon ab und begab sich in die City zu den Gebrüdern Wohlgemut. Tim Linkinwater befand sich allein im Comptoir. »Mein Name ist Nickleby.« »Ich weiß es«, antwortete Tim ihn durch die Brille musternd. »Welcher von den Herren Ihrer Firma ist heute Morgen bei mir gewesen?« »Mr. Charles. So sagen Sie ihm, ich wünschte, ihn zu sehen.« »Ah«, sagte Tim mit großer Behendigkeit von seinem Stuhle heruntersteigend, »Sie sollen nicht bloß Mr. Charles, sondern auch Mr. Red sehen.« Er warf Ralph einen sehr ernsten Blick zu, nickte mit dem Kopfe, wie um anzudeuten, dass noch etwas mehr dahinter stecke, verschwand, kehrte bald zurück, führte Ralph zu den Brüdern und blieb selbst in dem Zimmer. »Ich wünsche, mit Ihnen zu reden, der Sie heute Morgen mit mir reden wollten.« »Ich habe keine Geheimnisse weder vor meinem Bruder Red noch vor Tim Linkinwater.« »Ich aber.« »Mr. Nickleby«, nahm Bruder Red das Wort, »die Sache, wegen derer mein Bruder Charles heute Morgen bei Ihnen war, ist uns dreien und auch noch anderen bereits vollkommen bekannt und muss unglücklicherweise bald noch mehreren bekannt werden. Mein Bruder ging heute Morgen aus Schonung allein zu Ihnen. Jetzt noch Rücksichten zu nehmen, würde nicht an der Stelle sein, und wir verhandeln entweder so miteinander oder gar nicht.« »Meine Herren«, sagte Ralph, die Lippe ein wenig aufwerfend, »es scheint Ihre absonderliche Stärke zu sein, in Rätseln zu reden, und Ihr Comptoirist hat sich, deucht mir, wie ein kluger Mann dieser Kunst um Ihres Beifalls willen gleichfalls befleißigt. Reden Sie denn in Gottes Namen in Gesellschaft. Ich will Ihnen den Willen tun.« »Den Willen tun«, rief Tim Linkinwater purpurrot im Gesicht werdend. »Er will uns den Willen tun. Er den Gebrüdern Wohlgemut den Willen tun. Hör einer an. Haben Sie ihn sagen gehört, dass er den Gebrüdern Wohlgemut den Willen tun will?« »Tim«, sagten die Brüder zugleich, »oh, bitte, Tim, seien Sie ruhig.« Tim unterdrückte seine Entrüstung so gut er konnte, ließ sie nur durch seine Brille hindurchblitzen und bediente sich daneben bloß des Sicherheitsventils eines kurzen, krampfhaften Auflachens, das ihm große Erleichterung zu verschaffen schien. »Da mir niemand einen Stuhl anbietet«, sagte Ralph umherblickend, »so will ich mir selbst einen nehmen, denn ich bin vom Gehen ermüdet. Und nun, wenn's Ihnen nun beliebt, meine Herren, ich wünsche, fordere, zu wissen, habe das Recht, Sie zu befragen, was Sie mir zu sagen haben, wodurch der Ton gerechtfertigt wird, den Sie angenommen, und was die geheime Einmischung in meine Angelegenheiten soll, womit Sie sich, wie ich Grund zu vermuten habe, befassen. Ich sage Ihnen offen, meine Herren, dass, so wenig ich mich auch, wie die Phrase lautet, um die Meinung der Welt bekümmere, ich doch nicht geneigt bin, mir boshafte Verleumdung ruhig gefallen zu lassen. Gleichviel, ob Sie sich zu leichtgläubig gegen mich einnehmen ließen oder absichtlich daran teilnehmen, dass man mich anfeindet und verlästert, Der Erfolg ist für mich derselbe, und Sie dürfen in keinem Falle von mir erwarten, dass ich Ihnen viel Rücksichten werde angedeihen lassen.« Er sagte dies mit einer so kaltblütigen Ruhe, dass von 10 mit den Umständen unbekannten Menschen 9 geglaubt haben würden, Ralph wäre in der Tat schweres Unrecht geschehen. Er saß mit untergeschlagenen Armen da, allerdings blässer wie gewöhnlich und hinreichend abschreckend, doch vollkommen gesammelt, weit gesammelter als die Brüder oder der erbitterte Tim, der dem Ärgsten zu begegnen bereit war. »Sehr wohl, Sir«, sagte Bruder Charles, »sehr wohl. Bruder Red, willst du nicht klingeln?« »Charles, mein liebster Bruder, noch einen Augenblick«, sagte Red. »Es wird am besten für Mr. Nickleby und unseren Zweck sein, dass er schweigt, wenn er kann, bis wir gesagt haben, was zu sagen uns obliegt. Verstehen Sie, Mr. Nickleby?« Ralph lächelte, erwiderte aber nichts. Red klingelte. Es trat ein Mann mit hinkendem Gange herein. Ralph sah sich um und erblickte Newman Knox. Von dem Augenblicke an entsank ihm der Mut. »Ein guter Anfang«, sagte er in bitterem Tone. »In der Tat ein trefflicher Anfang. Sie sind ehrenhafte, offenherzige, redlich handelnde Männer. Ich habe den wahren Wert von Charakteren wie die ihrigen stets gewürdigt. Insgeheim einen Menschen verleiten, einen Menschen wie diesen, der seine Seele um Branntwein verkaufen würde, wenn er eine hätte, aus dessen Munde ebenso viel Lügen als Worte ausgehen, wer ist noch sicher, wenn es so zugeht? Fürwahr ein sauberer Anfang.« »Ich will sprechen«, rief Newman hinter Tim Linkinwater auf den Zehen stehend, der ihn am Reden zu hindern gesucht hatte. »Holla, Sir, Sie alter Nickleby, was soll das heißen, wenn Sie sagen, einen Menschen wie diesen? Wenn ich meine Seele um Branntwein verkaufen würde, warum wäre ich nicht lieber ein Dieb, ein Betrüger, Straßenräuber, Hauseinschleicher als Ihr Packpferd und Hausesel gewesen? Wenn alle meine Worte Lügen sind, warum bin ich denn Ihr Liebling nicht? Ich habe Ihnen treu gedient, habe mehr gearbeitet, weil ich arm war, und mehr Scheltworte von Ihnen hingenommen, weil ich Sie und Ihre Schimpfreden verachtete, als es irgendein Mensch gekonnt, den Sie aus dem Armenhause genommen hätten. Ich diente Ihnen, weil ich stolz war, weil ich Ihnen allein diente und andere Mitdiener meine Erniedrigung nicht sahen, weil niemand besser wusste als Sie, dass ich ein zugrunde gerichteter Mann, dass ich nicht immer gewesen war, was ich bin, dass es besser mit mir stände, wenn ich kein Tor gewesen und nicht in Ihre und anderer Hände gefallen wäre, die Schelme waren. Leugnen Sie das? Leugnen Sie das?« »Mäßigen Sie sich«, fiel Tim ein, »Sie haben es versprochen.« »Heda, Sie, Nickleby«, schrie Newman Tim auf Armslänge von sich abwehrend, »stellen Sie sich nicht an, als ob Sie mich gleichgültig oder gar nicht anhörten. Es hilft Ihnen nichts, ich weiß es besser. Sie sprachen davon, Menschen verleiten. Wer verleitete einen Yorkshirer Schulmeister und war so argwöhnisch, dass er Argwohn weckte und veranlasste, dass man dem Schulmeister genauer auf die Finger sah und ihn beobachten ließ? Wer verleitete einen selbstsüchtigen Vater, seine Tochter an Arthur Gride zu verkaufen, und verleitete Gride selbst und tat das in dem kleinen Geschäftszimmer, in welchem ein Schrank stand? Ralph hatte bis dahin die größte Selbstherrschaft behauptet, hätte sich aber jetzt eines geringen Zusammenschreckens nicht erwehren können, und wenn er gewusst hätte, dass er im nächsten Augenblicke dafür enthauptet werden würde. »Aha«, rief Newman, »hören Sie mich nun? Was machte sein Haustier aufmerksam auf sein Tun und Treiben, so dass der Verachtete sich sagen musste, er würde ebenso schlecht oder noch schlechter sein, wenn er ihm nicht entgegenarbeitete? Die Grausamkeit dieses Herrn gegen sein eigenes Fleisch und Blut, die schändlichen Anschläge dieses schlechten Mannes gegen ein junges Mädchen, das sogar bei dem Trunkenbolde, dem seelenverkäuferischen Mietlinge, Teilnahme weckte, denselben bewog, in seinem Dienste auszuhalten, in der Hoffnung, ihr, wie Gott sei Dank früher einigen anderen, einen gelegentlichen guten Dienst zu leisten, während er sonst sein Herz dadurch erleichtert haben würde, dass er seinen Herrn tüchtig abgedroschen hätte und dann zum Teufel gegangen wäre. Merken Sie sich das und merken Sie auch dieses. Ich bin jetzt hier, weil es diesen Herrn das Beste deuchte. Als ich sie aufsuchte, was ich tat, denn sie haben mich mitnichten verleitet, sagte ich ihnen, ich brauchte Beistand, ihnen nachzuspüren, ihnen auf die Schliche zu kommen, um zu vollbringen, was ich angefangen, um der gerechten Sache zu helfen, und wenn ich's vollbracht hätte, dass ich ihnen dann ins Zimmer rücken wie ein Mann vor sie hintreten und ihnen alles ins Angesicht sagen wollte. Und nun bin ich fertig, nun mögen andere lustig ins Feld rücken und sagen, was sie zu sagen haben. Newman, der während dieser Herzenserleichterung in Mienen und Gebärden die äußerste Unruhe und Heftigkeit an den Tag gelegt hatte, stand mit seinem letzten Worte plötzlich hoch aufgerichtet, steif und regungslos da und starrte Ralph Nickleby mit weit aufgerissenem Auge an. Ralph warf ihm nur einen einzigen Blick zu, stampfte auf den Boden und sagte mit fast erstickter Stimme, »Fahren Sie fort, meine Herren, fahren Sie fort. Ich bin geduldig, wie Sie sehen. Es gibt noch Gesetze, es ist noch Recht zu haben. Ich werde Sie wegen dieses Benehmens zur Rechenschaft ziehen. Sehen Sie sich vor, was Sie sagen. Ich werde den Beweis von Ihnen fordern.« »Wir haben ihn in Händen«, entgegnete Bruder Charles. »Gestern Abend beichtete ein gewisser Snorley.« »Wer ist denn der gewisse Snorley?« sagte Ralph. »Und was hat seine Beichte mit meinen Angelegenheiten zu tun?« Im Tone seiner Frage lag eine verstockte Unbeugsamkeit, wie keine Sprache sie auszudrücken vermag. Der alte Herr antwortete nicht auf die erstere, sondern erklärte, dass es notwendig sein dürfte, ihm zu sagen, welche Anklagen gegen ihn erhoben wären, welche Beweise derselben sie in Händen und wie sie sich diese Beweise verschafft hätten. Hierauf begannen Bruder Red, Tim Linkinwater und Newman Knox auf das Eifrigste zugleich zu reden, und Ralph vernahm endlich Folgendes. Newman hatte von jemand, der noch nicht genannt werden konnte, die feierliche Versicherung erhalten, dass Smike Snorleys Sohn nicht sei. Er war hierdurch auf die Spur eines Betrugs geführt worden und hatte sie leicht bis zu ihrem Ursprunge, der Bosheit Ralphs und der Rachsucht und dem Geiz des Queers, verfolgen können. Ein erfahrener Anwalt hatte geraten, den Maßregeln Snorleys, Smike wieder in seine Gewalt zu bekommen, möglichst lange Widerstand entgegenzusetzen und zu versuchen, den angeblichen Vater in Widersprüche zu verwickeln, durch Furcht auf ihn einzuwirken und ein vollkommenes Geständnis von ihm zu erlangen. Das Letztere war abgelegt. Ein unerwarteter Umstand war zu Hilfe gekommen. Als nämlich Newman berichtet, dass sich Squeers wieder in London befände und eine so geheime Unterredung mit Ralph gehabt habe, dass er Knox aus dem Hause geschickt sei, um ja nichts davon zu erhorchen, hatte man Squeers beobachten lassen, was jedoch, da derselbe weder zu Snorley noch zu Ralph ging, vergeblich gewesen sein würde, wenn ihm Newman nicht zufällig und unbemerkt eines Abends mit Ralph begegnet wäre. Er war ihnen nachgefolgt und hatte so die Entdeckung gemacht, dass er in demselben Hause mit der tauben Sliderskew wohne. Der Diebstahl der Letzteren war, besonders durch Grides Verdruss und Ingrim, so wie durch die Neugier seiner Nachbarn ruchbar geworden. Man hatte sich an ihn gewendet, allein er hatte jede Mitwirkung zur Verhaftung der Alten verweigert und sich aus Furcht Zeugnis in der Sache ablegen zu müssen, in sein Haus eingeschlossen, wo er für jedermann unzugänglich geblieben war. Man hatte die Polizei angerufen und einen Haftbefehl gegen Squeers und die Sliders Q ausgewirkt, falls der dringende Verdacht gerechtfertigt werden könnte, dass er sich von Ralph und Gride zum Werkzeuge gebrauchen ließe, der Alten die gestohlenen Dokumente abzulisten. Man hatte erkundet, zu welcher Stunde Squeers zu der Sliders Q zu gehen pflegte, sein Fenster bewacht, und als er sein Licht ausgelöscht, waren Frank, Wohlgemut und Newman hinaufgeschlichen, um zu erhorchen, ob der günstige Augenblick gekommen wäre, und dann dem Polizeibeamten, der seit einiger Zeit sein Quartier in einem Hause gegenüber hatte, aufschlagen müssen, das verabredete Zeichen zu geben. Was weiter von Seiten Franks und Newmans geschehen war, ist den Lesern bekannt. Squeers und die Alte waren verhaftet, und nunmehr hatte Snorley, nachdem er das Versprechen erhalten, dass er geschont werden solle, vollständig bekannt. Ralph hörte das alles an, ohne äußerlich die mindeste Bewegung blicken zu lassen, und saß die zornenden Augen an den Boden geheftet und den Mund mit der Hand bedeckend vollkommen ruhig da. Als die Erzählung beendet war, hob er den Kopf empor und schien reden zu wollen, allein Bruder Charles kam ihm zuvor, worauf er seine vorige Stellung wieder annahm. »Ich sagte Ihnen heute Morgen«, begann der alte Herr, die Hand auf seines Bruders Schulter legend, »dass ich aus Barmherzigkeit zu Ihnen käme. Wie groß Ihre Verschuldung bei der Sache ist oder wie fern sie Ihnen von dem verhafteten Squeers bewiesen werden kann, dies müssen Sie selbst am besten wissen. Die Gerechtigkeit muss indes gegen diejenigen ihren Lauf haben, die in das Komplott gegen den unschuldigen und unglücklichen jungen Menschen verwickelt sind. Es steht nicht in meiner oder meines Bruders Macht, sie vor den Folgen zu schützen. Das Äußerste, was wir tun können, ist, sie zu warnen und ihnen Gelegenheit zu verschaffen, denselben zu entrinnen. Wir möchten nicht, dass Sie als alter Mann unter Mitwirkung eines nahen Anverwandten beschimpft und bestraft würden, dass Ihr Neffe gleich Ihnen aller Bande des Bluts und der Natur vergäße. Wir bitten Sie, Bruder Red, du vereinigst deine Bitten mit den meinigen, und auch Sie tun es, Tim Linkinwater, obwohl Sie mit grollenden Mienen dasitzen, als ob Sie es nicht wollten, wir bitten Sie dringend, entfernen Sie sich aus London und erwählen Sie sich einen Zufluchtsort, wo Sie vor den Folgen Ihrer ruchlosen Anschläge sicher sind und Zeit haben, dieselben wieder gut zu machen und ein besserer Mensch zu werden. »Und Sie meinen also«, erwiderte Ralph aufstehend und mit einem teuflischen Hohnlächeln, »Sie meinen also wirklich, mich so leicht zu erdrücken? Sie glauben, dass 100 fein eingeleitete Pläne, 100 bestochene Zeugen, 100 falsche und bissige Köter an meinen Fersen oder 100 faselnde Reden voll salbungsvoller Worte mich bewegen würden? Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Pläne enthüllt haben. Ich bin jetzt darauf vorbereitet. Ich bin der Mann nicht, den Sie in mir zu sehen und mit welchem Sie glauben, zu tun zu haben. Versuchen Sie es mit mir, verfahren Sie so feindselig gegen mich, als Sie es vermögen. Ich biete Ihnen Trotz, fordere Sie selbst dazu heraus, verachte Ihre schönen Worte und jämmerlichen, boshaften Anzetteleien. Also schieden Sie für das Mal. Doch das Schlimmste war noch nicht gekommen. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. November 2024.